1b und 1c. Hallo, mein Name ist Deniz Akay und ihr habt mal wieder eingeschaltet zu meinem Psychologie-Podcast auf dem Sofa. Ich habe das Glück, mich jede Woche mit spannenden Gästen über Themen zu unterhalten, die mich als Psychologiestudentin ganz besonders interessieren. Heute geht es um das Thema Empathie. Darüber spreche ich mit Miriam Gutenberg. Sie ist Diplompsychologin und lebt in Salzburg. Guten Tag, Frau Gutenberg. Guten Tag, Frau Akay. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für mich und alle, die da draußen zuhören. Gern. Jeder hat ja schon mal von Empathie gehört und hat irgendeine Vorstellung davon. Wie würden Sie als Psychologin Empathie definieren? Das zu erklären ist gar nicht so einfach. Wie Sie schon sagen, ist der Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch nicht hundertprozentig klar. Meistens benutzen wir das Wort Empathie, wenn wir über die Fähigkeit sprechen, uns in andere Menschen einzufühlen. In der Alltagssprache ist damit gemeint, dass wir eine andere Person wahrnehmen können. Also, was sie fühlt, was sie gerade denkt und wie ihr Charakter ist. Zum Beispiel, dass ich es merke, wenn meine Freundin traurig ist. Und auch, dass ich das Bedürfnis habe, ihr zu helfen, oder? Ja, dieses Gefühl ist oft damit verbunden. Trotzdem würden wir in der Psychologie von zwei verschiedenen Gefühlen sprechen und zwischen Empathie und Mitgefühl unterscheiden. Können Sie uns den Unterschied erklären? In der Psychologie bedeutet Empathie, dass wir etwas sehr Ähnliches wie unser Gegenüber fühlen. Zum Beispiel erzählt Ihnen eine Kommilitonin, dass sie eine gute Note in einer Hausarbeit bekommen hat, worüber sie sich natürlich sehr freut. Empathie würde in dieser Situation heißen, dass Sie genau dieselbe Freude empfinden wie Ihre Kommilitonin. Das passiert aber auch in unangenehmen Situationen. Wenn Sie als empathischer Mensch sehen, wie einem Kommilitonen in der Bibliothek ein paar große Bücher auf den Fuß fallen, dann können Sie sogar seinen Schmerz nachfühlen. Aua! Kurz gesagt, Empathie heißt, ich fühle das, was ein anderer Mensch fühlt. Das kann auch bedeuten, dass ich mitleide. Wie unterscheidet sich das Mitgefühl davon? Mitgefühl ist der Wunsch, dass es den anderen Menschen gut gehen soll. Wer Mitgefühl hat, der fühlt nicht automatisch dasselbe wie sein Gegenüber. Er lässt sich nicht von den Gefühlen anderer anstecken, sondern er hat vielmehr den Wunsch, der anderen Person zu helfen. Also zum Beispiel, indem ich die traurige Freundin in den Arm nehme und tröste. Oder dem armen Kommilitonen in der Bibliothek etwas zum Kühlen für seinen Fuß bringe. Bedeutet Mitgefühl dann zusammengefasst, ich nehme wahr, dass es einem Menschen nicht gut geht und möchte mich um ihn kümmern, ihm helfen und für ihn sorgen? Ja, das trifft es sehr gut. Der wichtige Unterschied zwischen Empathie und Mitgefühl ist, bei Mitgefühl bewahre ich Distanz. Auf diese Weise bin ich innerlich freier und kann klarer sehen. Weil man die Gefühle der anderen nicht aktiv selbst fühlt, kann man sich so emotional gut abgrenzen, dass man ihnen besser helfen kann. Interessant ist auch, was dabei im Gehirn passiert. Wenn ich aus Mitgefühl anderen Menschen helfe, wird mein Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Wollen Sie damit sagen, dass Mitgefühl uns glücklich macht? Ganz genau. Mitgefühl gibt Kraft und Energie. Empathie kann dagegen müde machen und zu Erschöpfung führen, weil es natürlich sehr anstrengend ist, wenn man immer den Schmerz anderer Menschen fühlt. Was passiert da eigentlich genau im Gehirn? Warum fühlen wir dasselbe wie jemand anderes? Wenn ich beobachte, wie meinem Kommilitonen Bücher auf den Fuß fallen, wird bei mir im Gehirn eine bestimmte Region aktiviert. Und zwar genau dieselbe Region wie bei meinem Kommilitonen, dem es wirklich passiert. Das Schmerzzentrum. Das funktioniert mit allen Gefühlen so. Dadurch, dass mein Gehirn dieses Gefühl für mein eigenes hält, werden die entsprechenden Hirnregionen aktiviert. Die Nervenzellen, die für diesen Prozess zuständig sind, heißen übrigens Spiegelneuronen. Sie heißen so, weil sie die Gefühle von anderen spiegeln. Das führt dazu, dass man dasselbe empfindet. Als das in den 90er Jahren herausgefunden wurde, war das übrigens eine Sensation in den Neurowissenschaften. Also, habe ich das richtig verstanden? Wenn ich jetzt einen Schluck Wasser ins Glas schütte, wird bei allen, die zuhören, jetzt dieselbe Gehirnregion aktiviert und sie werden durstig? Ja, genau. Ein schönes Beispiel. Und der Prozess im Gehirn würde übrigens genauso ablaufen, wenn man nur in einem Buch lesen würde, dass jemand ein Glas Wasser trinkt. Sogar ein Foto würde schon reichen, damit die Spiegelneuronen aktiv werden. Diese Mechanismen werden auch in der Werbung ganz bewusst eingesetzt. Denn da geht es ja darum, bei den Konsumentinnen und Konsumenten Bedürfnisse und Gefühle zu wecken, die sie von allein vielleicht gar nicht haben, damit sie das Produkt kaufen. Sie kennen doch sicher auch diese typische Getränkewerbung. Ein junger Mann öffnet mit einem lauten Plopp eine Bierflasche und gießt sich dann ein leckeres, kaltes Bier in sein Glas ein. Und ich bekomme sofort Lust auf ein erfrischendes Bier. Ja, wenn Ihre Empathie stark ausgeprägt ist, dann sprechen Sie auf jeden Fall stark auf die Werbung an. Und woher kommt es, dass die Empathie bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist? Warum sind manche Menschen empathischer als andere? Liegt das in unseren Genen? Zu einem Teil schon. Die Anlagen für Empathie und Mitgefühl bringen wir tatsächlich in unseren Genen mit. Aber neuere Studien haben auch bewiesen, dass der Einfluss der Gene nur etwa 10% ausmacht. Andere Faktoren beeinflussen unsere Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, viel stärker. Nämlich erstens die Erfahrungen, die wir machen, also das, was uns im Laufe unseres Lebens passiert ist und was wir daraus gelernt haben. Zweitens die Erziehung durch unsere Eltern und drittens unser soziales Umfeld in der Kindheit. Zum Beispiel, wer unsere Freunde waren oder wie wir unsere Freizeit verbracht haben. Weil Sie gerade die Kindheit ansprechen, ab welchem Alter können Kinder denn eigentlich Empathie empfinden? Schon bei der Geburt verfügt jeder Mensch über Spiegelneuronen und damit prinzipiell auch die Fähigkeit zur Empathie. Deshalb lächelt ein Baby zurück, wenn man es anlächelt. Daher ist es vor allem in den ersten 3 Jahren so wichtig, dass die Eltern dem Kind ihre Gefühle auch durch die Körpersprache zeigen. Denn nur so lernen Kleinkinder und Babys, indem sie die Mimik der Eltern nachahmen. Sie lernen nicht nur die eigenen Gefühle wahrzunehmen, sondern auch den Gefühlszustand von anderen Menschen zu erkennen. Mit 3 oder 4 Jahren sind die Spiegelneuronen dann meistens voll entwickelt. Und wenn ich dann als erwachsener Mensch gelernt habe, empathisch zu sein und mich in andere Menschen hineinzuversetzen, wie kommt es, dass es mir bei manchen Menschen leichter fällt, empathisch zu sein als bei anderen? Das ist sehr normal, was Sie da beschreiben. Wir begegnen nicht allen Menschen mit gleich viel Mitgefühl oder Empathie. Zum Beispiel empfinden wir weniger Empathie oder Mitgefühl gegenüber Menschen, von denen wir denken, dass sie selbst für ihr Schicksal oder ihre Probleme verantwortlich sind. Das passiert zum Beispiel leider oft mit obdachlosen Menschen auf der Straße. Viele von uns haben das Vorurteil, dass Obdachlose sich einfach nur einen Job suchen müssten, um nicht auf der Straße zu leben. Mit diesen Menschen sind wir dann also eher unempathisch? Ja. Wie empathisch wir gegenüber anderen Menschen sind, hängt erstens davon ab, ob wir uns in einer ähnlichen Situation befinden und zweitens, ob wir sie zu unserer Gruppe zählen. Also zum Beispiel Familienangehörige, Kollegen, Freundinnen im Sportverein, aber auch Menschen, die unsere Werte teilen und ein ähnliches Weltbild haben. Dazu gab es vor kurzem ein sehr spannendes Experiment an der University of Michigan. Hier konnte gezeigt werden,